Am 14. Dezember gab es im Zentralen Arbeiterkulturhaus eine Veranstaltung der Arbeiter und Mitglieder des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas, auf der der Entschluss dazu gefasst wurde, den Genossen Kim Jong-il als ewigen Führer der Partei und Revolution hoch zu ehren und die Führung der Sungun-Revolution durch Marschall Kim Jong-un treu zu unterstützen. An der Veranstaltung nahmen der Abteilungsleiter des Setka der PDAK, Lee Il-hwan, die Funktionäre und Mitglieder des Generalverbandes sowie die Arbeiter. Der Referent und Redner hoben hervor, Kim Jong-il habe der Erhöhung der maßgebenden und avantgardistischen Rolle der Arbeiter große Aufmerksamkeit geschenkt und in allen Zeiten und Etappen der Entwicklung der Revolution die Wege des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas Licht erhellt und ihn klug geführt. Alle Arbeiter sollen die wertvolle Bezeichnung der heroischen Arbeiterklasse von Kim Il-sung und Kim Jong-il, die Genosse Kim Jong-un gegeben habe, tief beherzigen und als avantgardistische und kämpferische Truppe für die Erfüllung der koreanischen revolutionären Sache ihre ehrenhafte Mission und Aufgabe voll aufgerecht werden.